Erster nach Ahabs Tod waren die Moabiter nicht mehr bei Israel. Zweiter König Ahasja fiel in Samaria aus einem Fenster und wurde krank. Er schickte Boten zu Baal-Zebub, einem Gott von Ekron. Er wollte wissen, ob er wieder gesund wird. Dritter, ein Engel von Gott sprach zu Elia aus Tisbe. Der Engel sagte, geh den Boten des Königs entgegen. Frag sie, gibt es keinen Gott in Israel? Warum fragt ihr Baal-Zebub, den Gott von Ekron? Vierter, Gott sagt, du wirst nicht mehr vom Bett aufstehen. Du wirst sterben. Elia ging weg. Fünfter, die Boten kamen zum König zurück. Der König fragte sie, warum seid ihr wieder hier? Sechster, die Boten sagten, ein Mann kam uns entgegen. Er sagte, geht zurück zum König. Sagt ihm, Gott spricht, gibt es keinen Gott in Israel? Warum fragst du Baal-Zebub? Du wirst nicht mehr vom Bett aufstehen, du wirst sterben. Siebter, der König fragte sie, wie sah der Mann aus? Er kam euch entgegen und sprach zu euch. Achter, sie sagten, er trug einen Mantel aus Fell. Er hatte einen Ledergürtel um sich. Der König sagte, das ist Elia aus Tisbe. Neunter, der König schickte einen Hauptmann mit 50 Soldaten. Elia saß auf einem Berg. Der Hauptmann sagte zu Elia, Mann Gottes, der König befiehlt, komm herunter. Zehnter, Elia sagte zum Hauptmann, wenn ich ein Mann Gottes bin, soll Feuer vom Himmel kommen. Es soll dich und deine 50 Männer töten. Dann kam Feuer vom Himmel. Es tötete den Hauptmann und seine 50 Männer. Elfter, der König schickte einen zweiten Hauptmann mit 50 Soldaten. Er kam zu Elia. Er sagte, Mann Gottes, der König sagt, komm schnell herunter. Zwölfter, Elia sagte zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, soll Feuer vom Himmel kommen. Es soll dich und deine 50 Männer töten. Dann kam Feuer vom Himmel. Es tötete den Hauptmann und seine 50 Männer. Dreizehnter, der König schickte einen dritten Hauptmann mit 50 Soldaten. Der Hauptmann ging zu Elia. Er kniete vor Elia nieder. Er bat Elia, Mann Gottes, lass mich und meine 50 Männer leben. Vierzehnter, Feuer kam vom Himmel. Es tötete die ersten zwei Hauptleute und ihre Männer. Bitte, lass mich jetzt leben. Fünfzehnter, ein Engel von Gott sprach zu Elia. Er sagte, geh mit ihm zum König. Hab keine Angst vor ihm. Elia stand auf und ging mit ihm zum König. Sechzehnter, Elia sprach zum König, Gott sagt, du hast Boten zu Baal-Zebub geschickt. Baal-Zebub ist ein Gott von Ekron. Gibt es keinen Gott in Israel? Du wirst nicht mehr vom Bett aufstehen. Du wirst sterben. Siebzehnter, der König starb, wie Gott es gesagt hatte. Sein Bruder Joram wurde König. Das war im zweiten Jahr von Jehoram, dem König von Juda. Ahasja hatte keinen Sohn. 18. Alles andere über König Ahasja steht im Buch. Es ist das Buch der Könige von Israel.